Der Fänger des Rochens. Ein Hörspiel von Dirk Heidecke. Oh, es beißt was. Hey, also doch. Also doch. Von wegen, hier kann man nichts fangen. Oh, oh, ist der schwer. Das muss ein ganz großer Brocken sein. Oh, na komm schon. Komm. Ja. Hey, was ist das denn? Das ist ja eine Flunder. Eine Riesenflunder. Oh, da wird er aber Augen machen. Wo bin ich? Hier, ich habe dich gefangen, Flunder. Ich bin keine Flunder, ich bin ein Rochen. Was bist du? Ich bin ein Rochen. Aber das ist ja noch viel besser. Ich habe einen Rochen gefangen. Warum? Was? Warum hast du mich gefangen? Warum? Einfach so. Einen richtigen Rochen. Da wird er gucken. Lass mich wieder ins Wasser. Was? Ins Meer. Nein. Wirf mich ins Meer zurück, bitte. Nein, nein, das geht nicht. Aber wieso nicht? Weil ich dich meinem Vater zeigen muss. Sonst glaubt er mir nicht, dass ich dich gefangen habe. Na und? Er soll es aber sehen. Er hat mich nämlich ausgelacht, als ich losging. Und gesagt, hier an der Küste fange ich nichts. Ja, aber... Er wird Augen machen, wenn er dich sieht. Bitte wirf mich zurück. Nein, habe ich gesagt. Bitte. Nein, nein, nein. Ich brauche Wasser. Ich muss sterben hier auf dem Land. Willst du mich sterben lassen? Nein, nein, ich will dich nicht sterben lassen. Dann wirf mich zurück. Nein. Du brauchst also Wasser, sagst du? Ja. Gut, ich hole eine Schüssel. Was? Von zu Hause. Es ist gleich hinter der Düne. Es dauert wirklich nicht lange. Du wartest hier. Was soll ich auch sonst tun? Ja, jedenfalls kein Unsinn. Ich bin gleich zurück. Ich muss ins Meer zurück. Ins Meer. Gibt es denn niemanden, der mir hilft? Ja, da ist einer. Da ist ein Hai. Hai! Hai! Was ist? Lieber Hai. Was willst du, Rochen? Hilf mir bitte, Hai. Ich glaube, ich habe dich falsch verstanden. Hilf mir bitte. Ich soll dir helfen? Ja, du siehst ja, was los ist. Kannst du mich nicht irgendwie von diesem Steg herunterholen? Du bist doch stark. Bist du verrückt? Wieso? Wie kannst du glauben, dass ich dir helfen würde? Aber wir sind doch Verwandte. Sicher? Sehr enge Verwandte sogar. Wir sind doch beide Knorpelfische. Schlimm genug. Peinlich, so eng mit einem so harmlosen und so unpopulären Fisch verwandt zu sein. Wieso unpopulär? Mein Urgroßvater liegt im Museum für Meereskunde. Pa, aber hast du schon einmal etwas von Rochenfischflossensuppe gehört? Nein. Oder von einem Film, der Weiße Rochen heißt? Nein. Oder dass jemand und der Rochen, der hat Zähne, gesungen hätte? Nein, aber ich... Na, also. Außerdem bin ich Einzelgänger. Ich heiße Frei der Hai, mein Junge. Ja, und? Für Einzelgänger gibt es nichts Schrecklicheres als nahe Verwandte. Das lass dir gesagt sein. Aber ich bin doch in Not. Da bist du selber schuld. Also mich würde niemand angeln. Das kann ich dir versichern. Ja, aber kannst du nicht wenigstens einen Sägefisch holen und ihm sagen, dass er die Beine dieses Stegs zersägen soll? Ha! Ein Hai als Dienstbote eines Rochens. Du musst doch wohl spinnen. Wieso? Vergiss es. Aber verstehst du denn nicht, dass ich ins Meer zurück muss? Doch. Ich muss sonst sterben. Allerdings. Warum hilfst du mir dann nicht? Weil ich nicht will. Schöne Verwandtschaft. Wasser. Siehst du? Eine Schüssel voll mit Wasser. Sauber und klar, aus der Leitung. Oh nein, das ist doch Süßwasser, darin kann ich nicht leben. Also weißt du... Nein, das geht nicht, ich brauche Salzwasser. Ich muss ins Meer, wirf mich ins Meer zurück. Also ich schlepp mich hier mit dieser Schüssel ab und du nörgelst immer noch rum. Aber ich kann in diesem Wasser nicht leben. Das halte ich doch höchstens eine halbe Stunde lang aus. Du brauchst also Salz, ja? Salzwasser, ja. Wirf mich ins Meer zurück. Ein für alle Mal, ich werfe dich nicht zurück. Wenn du Salz brauchst, dann sollst du Salz haben. Aber ins Meer kommst du nicht wieder. Ich hol jetzt schnell Salz und dann bring ich dich nach Hause. Was mein Vater für Augen machen wird. Wo gibt es denn nun wieder Salz? Im Laden. Das ist gleich bei unserem Haus. Hoffentlich reicht mein Geld. Aber ich muss ins Meer. Ach was. Du kommst zu uns. Du wirst sehen, du wirst es gut haben. Ich werde jeden Tag mit dir spielen. Was denn? Naja, das werden wir sehen. Ich muss jetzt los. Es wird auch schon dunkel. Ich muss bald zu Hause sein. Die werden staunen. Ein Vogel. Vielleicht kann der mir helfen. Hallo! Hallo, Vogel! Was heißt hier Vogel? Entschuldige, aber ich weiß nicht, wer du bist. Ich kenne nur Möwen. Ich bin Gehabe der Rabe, du flacher Fisch. Ich bin ein Rochen und ich brauche Hilfe. Ah, ja. Man hat mich gefangen und nun liege ich in dieser Schüssel, hier auf dem Steg. Dann bist du ja auf dem Holzweg, was? Sozusagen. Und wie es aussieht, wartest du hier auf den falschen Dampfer, was? Ja, nein, ich... Und nun willst du, dass ich dir Farbe und Pinsel bringe, stimmt's? Wieso? Na, ich habe den Eindruck, du würdest gern die Segel streichen. Warum verspottest du mich? Weil du lächerlich bist. Ein Fisch in einer Plastikschüssel ist ganz einfach lächerlich. Naja, aber es ist doch nicht meine Schuld. Wessen dann? Außerdem musst du es nicht so persönlich nehmen. Ich verspotte nämlich alle. Warum? Weil ich einfach niemanden ernst nehmen kann. Ich bin ziemlich unbeliebt. Außer bei Hexen. Darüber musst du dich dann auch nicht wundern. Ich wundere mich auch gar nicht. Ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als beliebt zu sein. Das verstehe ich nicht. Siehst du, genau das ist es. Ist mein Gelächter nicht wunderbar hässlich? Ich finde es nicht hässlich. Er schmeichelt. Nein! Ich weiß genau, dass meine Stimme hässlich ist. Jedenfalls für die anderen. Ich bemühe mich schließlich darum. Ich dachte nur... Du dachtest, dass ich dir helfen würde, wenn du mir schmeichelst. Ich fühle mich aber überhaupt nicht geschmeichelt. Was nun? Na ja, ich... Jetzt wird die Flosse dick, was? Was wird? Schlag es dir aus dem Kopf, sage ich dir auf den Kopf zu. Ich bin nämlich nicht auf den Kopf gefallen. Jetzt hast du den Kopf voll, was? Aber nun hör mir doch endlich mal zu. Du bist groß, du bist stark. Du kannst mich aus dieser Schüssel holen mit deinen Krallen und mich wieder ins Meer fallen lassen. Ich sagte doch wohl schon, dass es ins Wasser fällt, dass du ins Wasser fällst. Bitte, ich muss ins Meer zurück. Schön und gut. Aber wenn man mich dabei sieht, dann ist mein ganzer Ruf zum Teufel. Dann kann ich auch gleich in einer Zoohandlung als Singvogel vorsingen. Aber das wäre doch nicht schlimm. Also einem so blöden Tier sollte man wirklich nicht helfen. Aber ich werde schon wieder schwach. Du musst dich an ein Haustier wenden. Warum? Weil dir letztendlich nur ein Mensch helfen kann. Du musst also ein Haustier finden, das seinen Herrn holt. Ja, aber ein Mensch war es doch, der mich in diese Lage gebracht hat. Die Menschen sind verschieden. Tu nur, was ich sage. Aber kannst du das denn nicht gleich tun? Ich? Nein. Ich und die Menschen stehen auf Kriegsflügel miteinander. Na ja, ich danke dir für deinen Rat, Gehabe. Du bist gar nicht so böse, wie du tust. Erzähl das bloß niemanden. Viel Glück! Ein Haustier. Aber ich weiß ja nicht einmal, wie sowas aussieht. Ich habe gehört, dass es Meerschweine geben soll und Wellensittiche, aber gesehen habe ich noch keine. Und ob die hier überhaupt vorbeikommen... Außerdem wird bestimmt mein Fänger gleich zurück sein. So, da bin ich. Und hier ist das Salz. So. Salz? Ja, das ist kein richtiges Salzwasser. Also jetzt reicht's aber. Was soll ich denn machen? Das ist nun mal kein Meerwasser. Ich gebe mein ganzes Geld aus und du? Lass mich ins Meer. Nein. Dann, Dann hol mir richtiges Meerwasser. Was willst du in diesem schmutzigen Wasser? Es ist besser als das hier. Also gut, wie du willst. So. Ja, das ist besser. Und nun bringe ich dich nach Hause. Warte noch. Was ist denn nun schon wieder? Willst du mich nicht doch ins Meer lassen? Nein, ich nehme dich mit. Aber was soll ich denn bei euch? Ich gehöre ins Meer. Ich kann in dieser Schüssel ja gar nicht schwimmen. Du bekommst eine größere. Und jetzt gehen wir. So. Mist. Ich kann dich nicht tragen. Du bist zu schwer. So ein Mist. Ein Handwagen. Ich hol den Handwagen! Wenn nur ein Haustier vorbeikäme. Da. Ob das eins ist? Hallo? Hallo? Ja? Darf ich fragen, wer du bist? Ich? Ich bin brav. Das Schaf. Bist du ein Haustier? Eigentlich schon. Wunderbar. Du könntest mir einen großen Gefallen tun. Es tut mir leid. Ich habe keine Zeit. Du könntest mich retten. Es geht um Minuten. Aber ich habe keine einzige Minute Zeit. Ich suche mein Kind, mein süßes, fettes Lamm. Es ist weggelaufen und ich habe Angst, dass es dem Wolf begegnet. Du sollst ja nur schnell zu deinem Herrn laufen und ihm sagen, dass er mich befreien soll. Mir kann nämlich nur ein Mensch helfen. Ich kann nicht. Und es hätte sowieso keinen Sinn. Mein Herr hört nicht auf mich. Er hört mir nicht einmal zu. Er hält mich für blöd. Er hält unsere ganze Herde für blöd. Er hat uns noch niemals geantwortet, wenn wir geblökt haben. Aber ich muss ins Meer. Außerdem würde er dich nicht befreien, wenn er von dir wüsste, sondern aufessen. Weißt du denn wirklich niemanden, der mir helfen könnte? Wirklich nicht. Oh, und ich muss jetzt weiter. Aber warte, Kunterbunt wird inzwischen bestimmt bemerkt haben, dass ich von der Herde weg bin und mich suchen. Und er hat leider eine sehr gute Nase. Wer ist das, Kunterbunt? Unser Hütehund. Er muss bald vorbeikommen. Und er ist sehr klug. Vielleicht weiß er einen Rat. Aber mich darf er hier auf keinen Fall finden. Ich muss weiter. Ich danke dir. Du musst ihm schmeicheln. Das machen wir auch immer. Nein, vom Schmeicheln habe ich genug. Hallo, du. Bist du der Kunterbunt? Der ganz bekannte Hütehund? Allerdings. Wieso? Du sollst sehr... Ich muss darauf bestehen, dass sie mich siezen. Ich bin das als Respektsperson so gewohnt. Die Schafe siezen mich auch alle. Meinetwegen. Man hat sie mir jedenfalls empfohlen. Sie sollen außergewöhnlich klug sein. Das ist wahr. Wer hat Ihnen von mir erzählt? Oh, verschiedene. Ja, ich heiße Kunterbunt der Hund, weil ich bekannt bin wie ein bunter Hund. Könnten Sie Namen nennen? Ja, unter anderem Brav, das Schaf. Ah, es ist also wirklich hier vorbeigekommen. Ja, es suchte sein Lamm. Dann hab ich es gleich und dann gibt es großen Ärger. Ja, aber es sucht doch nur sein Lamm. Dazu bin ich da. Die Schafe haben die Herde nicht zu verlassen. Ich bekomme nämlich auch die Stockschläge von meinem Herrn. Ich bin für die ganze blöde Herde verantwortlich, müssen Sie wissen. Wo also ist Brav hin? Das sage ich Ihnen erst... Wenn Sie mir helfen. Mit welchem Recht stellen Sie Bedingungen? Ich jage einen Flüchtling und Sie sind verpflichtet, mir zu sagen, was Sie wissen. Erst, wenn Sie mir helfen. Ich suche nämlich einen Menschen, der mich befreit. Und Ihr Herr, meinte das Schaf, würde das nicht tun. Kaum. Wer dann? Nun, so auf Anhieb. Vielleicht ein Kind? Oh nein, ein Kind hat mich gefangen. Nun, es gibt verschiedene Kinder. Sie müssen sich da auf Ihren Instinkt verlassen. Ah ja. Was Sie da sagen, ist nicht gerade viel für Ihre Klugheit. Werden Sie nicht beleidigend. Ich kann mich im Moment nicht konzentrieren, ich muss das Schaf finden. Denken Sie doch noch einmal nach, ob Sie keinen besseren Rat wissen. Also das ist... Doch. Warten Sie, ich kann Ihnen einen Tipp geben. Ich habe eben ein Kind überholt mit einem Handwagen. Das sah so aus, als ob es Ihnen vielleicht helfen würde. Und dann war da noch ein Liebespaar, aber die sahen nicht so aus. Halten Sie sich also an das Kind. Danke. Das Schaf ist nach links. Na also. Wusste ich doch. Wollen wir uns nicht auf den Steg setzen? Meinetwegen. Du, das ist doch romantisch. Ist schon möglich. Zusehen, die Sonne untergeht. Was ist denn das hier? Wo? In der Schüssel hier. Ein Fisch, ein Rochen oder sowas. Kann man so ein Vieh essen? Igitt, bist du verrückt? Na dann weg damit. Hä? Danke. Und wenn nun der Angler kommt? Na, dann sind wir längst über alle Berge. Los! Danke. Vielen Dank. So, da bin ich. Aber wo ist er denn? Er ist weg. Oh nein. Jetzt wird er mir nicht glauben. Und die Schüssel ist auch noch weg. Hey. Was? Hier bin ich. Du? Du bist noch hier? Na klar. Ich habe auf deine Schüssel aufgepasst. Warte, ich schiebe sie dir ans Ufer. Oh, danke. Sie hätten bestimmt sehr geschimpft. Aber wie bist du denn ins Wasser gekommen? Jemand hat mich hineingekippt. Einfach so. Naja, aber willst du nicht doch lieber mit zu uns kommen? Oh nein, ich bleibe hier. Also gut. Mein Vater wird mir jetzt natürlich nicht glauben. Aber naja. Und ich hätte wirklich für dich gut gesorgt. Na klar. Aber du hättest mir doch das Meer nicht ersetzen können. Vielleicht. Jedenfalls danke ich dir trotzdem, dass du mir meine Schüssel gebracht hast. Schon gut. Ach, was deinen Vater betrifft. Warum holst du ihn nicht einfach her? Ich würde hier so lange warten, bis er da ist. Dann muss er dir glauben. Was? Das ist ja großartig. Und du würdest wirklich hier warten? Natürlich. Ja, dann hole ich ihn. Der kommt bestimmt. Und es dauert auch nicht lange. Also bis gleich. Bis gleich. Der Fänger des Rochens. Ein Hörspiel von Dirk Heidecke. Dramaturgie Mareike Wittbrodt. Es spielten der Rochen Jürgen Watzke und sein Fänger Honsa Taffelt. Frei der Hai Gisa Stoll. Gehabe der Rabe Axel Werner. Brav das Schaf Wolfgang Hossfeld. Kunterbunt der Hund Markus Steiger. Ein Liebespaar Thomas Peikert und Kerstin Faude. Schnitt Tina Emmerling. Ton Ingeborg Kiepert, Regieassistenz Renate Bayer, Regie